Erst am dritten Tag zog Esther königliche Kleider an. Sie ging in den Hof des Palastes. Der König saß dort auf seinem Thron. Zweiter, der König sah Königin Esther im Hof stehen. Er war freundlich zu ihr. Der König streckte ihr sein goldenes Zepter hin. Esther ging näher und berührte die Spitze des Zepters. Dritter, der König fragte sie, was willst du, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Er sagte, ich gebe dir sogar die Hälfte meines Königreichs. Vierter, Esther sagte, wenn der König einverstanden ist, dann kommt heute mit Haman zu meinem Festessen. Fünfter, der König befahl, holt Haman schnell, damit wir Esthers Wunsch erfüllen. Der König und Haman kamen dann zu dem Festessen, das Esther gemacht hatte. Sechster, beim Wein fragte der König Esther, was ist dein Wunsch? Ich gebe es dir. Sogar die Hälfte meines Königreichs. Siebter, Esther antwortete, mein Wunsch ist, achter, wenn der König mich mag und meinen Wunsch erfüllen will, dann kommt morgen wieder zu einem Festessen. Ich werde es für euch machen. Dann sage ich dem König, was ich will. Neunter, Haman ging an diesem Tag fröhlich nach Hause. Aber er sah Mordechai am Tor des Königs. Mordechai stand nicht auf und zeigte keinen Respekt. Da wurde Haman sehr wütend auf Mordechai. Zehnter, Haman kontrollierte sich. Als er zu Hause war, rief er seine Freunde und seine Frau Seres. Elfter, Haman erzählte ihnen von seinem großen Reichtum. Er sprach über seine vielen Söhne. Er sagte, wie der König ihn geehrt hatte. Der König hatte ihn wichtiger gemacht als alle anderen Beamten. Zwölfter, Haman sagte, Königin Esther hat nur mich mit dem König zum Festessen eingeladen. Und auch morgen bin ich wieder mit dem König eingeladen. Dreizehnter, aber das alles ist mir nicht genug. Ich sehe immer noch den Juden Mordechai am Tor des Königs sitzen. Vierzehnter, seine Frau Seres und alle Freunde antworteten, baue einen Galgen, 50 Ellen hoch. Sprich morgen früh mit dem König. Sag ihm, er soll Mordechai daran hängen lassen. Dann kannst du fröhlich zum Festessen gehen. Haman mochte diesen Vorschlag. Er ließ den Galgen bauen.